kreuz und metall. Kann ich etwas schaffen, sonst bin ich nun mal nicht sehr geschickt. Ich mahnte zur Geduld, nur durch mein Zögern sind wir hierher geraten. Ich bin schuld. Gott gab mir ein Amt, das nicht zu mir passt. Ich enttäusche alle, die mich brauchen. Solang ich leb, werd ich mich fragen, warum muss ich nur sein, was ich nicht bin? Ich wär viel lieber Stadtkönig, ein Schmied oder Schlosser. Kein Ruhm und kein Rang, kein Belauertsein, kein Zwang, kein Rumstolzieren, kein Staatsempfang. Wir würden fleißig sein, den Nachbarn achten und aus derselben Schüssel essen jeden Tag. Wir wären nicht reich, aber froh und zufrieden, denn wir hätten alles, was wir brauchen. Ein Dach, ein Herd und ein paar Freunde. Warum muss ich nur sein, was ich nicht bin? Warum kann ich nicht Stadtgeschichte erzählen?